Titus Kapitel 2. Du aber rede, wie sich's ziemet, nach der heilsamen Lehre. Den Alten, dass sie nüchtern seien, ehrbar, züchtig, gehorsam im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Den alten Weibern desselbigen gleichen, dass sie sich stellen, wie den Heiligen ziemet. Nicht Lästerinnen seien, nicht Weinsäuferinnen, gute Lehrerinnen. Dass sie die jungen Weiber lehren, züchtig seien, ihre Männer lieben, Kinder lieben, sittig sein, keusch, häuslich, gütig, ihren Männern untertan, auf dass nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desselbigen gleichen die jungen Männer ermahne, dass sie züchtig seien. Allenthalben aber stelle dich selbst zum Vorbilde guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, auf dass der Widerwärtige sich schäme, und nichts habe, dass er von uns möge Böses sagen. Den Knechten, dass sie ihren Herren untertänig seien, in allen Dingen zu Gefallen tun, nicht widerballen, nicht veruntreuen, sondern alle gute Treue erzeigen, auf dass sie die Lehre Gottes, unseres Heilandes, zieren in allen Stücken. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, und züchtiget uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Solches rede und ermahne und strafe mit ganzem Ernst. Lass dich niemand verachten.